B. Ist das ein Lehrbuch? Liegt dort eine Schallplatte? Schreibt Rita eine Kontrollarbeit? Lernt Kurt eine Fremdsprache? Stehen dort Menschen?